Unter dem Motto No Justice, No Peace, Fight the Police gehen wir auf die Straße und demonstrieren. Am 9.2. ab 17.30 Uhr wird es eine Kundgebung in der Dorotheenstraße geben. Und eine Demonstration am 10.2. ab 18 Uhr am Kottbusser Tor. Hintergrund beider Aktionen ist der wieder anstehende Polizeikongress. Und wir leben in einer Zeit, wo Polizeigewalt zur Normalität zu werden scheint, um soziale Proteste zu unterdrücken. Auf diese Art der Gewalt können wir verzichten. Achtet auf weitere Ankündigungen durch Plakate und Flyer.